Das vollständige Thema Wirtschaftsdemokratie, ein neues Transformationsprojekt, ohne Fragezeichen. Ich denke, das ist begründungspflichtig, wenn man das so formuliert, denn weshalb ist Wirtschaftsdemokratie ein neues Projekt? Es gibt Vorläufer wirtschaftsdemokratischer Debatten, die sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts anzusiedeln. Es gibt eine intensivierte wirtschaftsdemokratische Debatte nach dem Ersten Weltkrieg mit den Wirtschafts- und Sozialräten. Es gibt eine Fortentwicklung dieser Debatte im Kontext der 30er Jahre der Weltwirtschaftskrise. Dann einen neuen Schub der Diskussion nach dem Zweiten Weltkrieg. Also was soll da eigentlich neu sein? So, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, weshalb Transformationsprojekt? Normalerweise, wenn man von Wirtschaftsdemokratie hört, fällt als erstes der Name Naftali. Und dann wird gesagt, was hat das mit Transformation zu tun? Das ist doch faktisch sozialdemokratische Bastelei oder Kurierung am Kapitalismus, aber nicht sozusagen der Aufruf des Expropriateurs, der Expropriateure. Also, Sozialwirtschaftsdemokratie mehr als ein Reformprojekt, immanentes Reformprojekt, denn ein Transformationsprojekt. Also, was soll das? Ich denke, es gibt drei Punkte, weshalb man sich trotz dieser nicht gerade ermutigenden Historie vielleicht neu mit Wirtschaftsdemokratie auseinandersetzen sollte. Das erste ist, weil wir es mit einer doch sehr grundlegenden und weitreichenden Doppelkrise zu tun haben. Einer Krise der Ökonomie, die zu Recht, finde ich, als eine systemische Krise bezeichnet wird. Also nicht einfach eine Krise, die im zyklischen Verlauf der Akkumulation auftritt, sondern schon als eine Krise, die das Akkumulationsregime selbst grundlegend thematisiert. Und Doppelkrise in dem Sinne, weil es nicht nur um eine Krise der Ökonomie geht, sondern gleichzeitig um eine Krise der Regulation dieser Ökonomie geht oder das Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie letztlich aufgeworfen ist. Und da kommt Wirtschaftsdemokratie neu ins Spiel, mit dieser doppelten Struktur von ökonomischer Krise und politischer Krise dabei. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der kommt jetzt aber gar nicht aus den Debatten über diese Struktur der Doppelkrise raus, sondern der zweite Grund ist, weil es reale Entwicklungen in den sozialen Bewegungen selbst gibt, die dieses Thema neu auf die Tagesordnung setzen. Also, Dieter Sauer und ich sind zusammen in einer Arbeitsgruppe, die bei Verdi versucht zu diskutieren, ob Wirtschaftsdemokratie ein neuer Ansatz sein kann für eine neue Gewerkschaftspolitik, die sich ein Stück weit eine Umgestaltung der bestehenden Verhältnisse zum Ziel setzt. Genau solche Debatten gibt es in der IG Metall. Also hier zum Beispiel ein Buch davon, was von Leuten, von Vorstandsleuten, Bezirksleitern aus der IG Metall mehr Wirtschaftsdemokratie wagen, herausgegeben worden ist, wohin da auch ein längerer und ein bis heute andauernder Diskussionsprozess steht. Das heißt, es geht nicht nur darum, eine theoretische Debatte zu führen, sondern in den sozialen Bewegungen selbst, namentlich den Gewerkschaften, ist dieses zum Thema geworden. Das sollte motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Und der dritte Punkt ist vielleicht einer, der insofern motiviert, weil Wirtschaftsdemokratie nicht eine Zielperspektive beschreibt, sondern eher einen offenen Prozess dokumentiert. Das Ziel ist relativ offen, das Ende ist offen, wohin diese Debatte führt. Ob es tatsächlich ein Transformationsprojekt ist, wie weitreichend das in die Transformation geht, oder ob es sozusagen eine engere Fassung eigentlich davon gibt. Aber wenn es ein offenes Projekt ist, dann bietet sich dieses Projekt sehr gut als ein auch bündnispolitisch anschlussfähiges Projekt an, wenn noch nicht endlich sozusagen über den Endzustand diskutiert werden muss. Ich verstehe unter Wirtschaftsdemokratie den Versuch, Ansätze konzeptionell zu durchdenken, einen steuernden Einfluss auf die Investitionen zu kriegen. Stefan Krüger hat gestern von wirtschaftsdemokratischer Corporate Governance gesprochen. Ich würde sagen, das ist ein Teil. Ich würde nicht sagen, das ist insgesamt Wirtschaftsdemokratie. Wenn ich die Debatten richtig überschaue, die es insbesondere in den Gewerkschaften gibt, dann ist Wirtschaftsdemokratie ein Projekt, was auf vier Ebenen angesiedelt ist. Ich will da hier jetzt nicht in die Einzelpunkte gehen, das würde zu weit führen. Die erste Ebene wäre die transnationale, die europäische Ebene, wo es sehr stark darum geht, wie kriegt man eine Regulierung und eine Zurückschneidung und Neufestsetzung von Finanzmärkten auf reale Akkumulationsprozesse eigentlich hin. Was ist dazu alles erforderlich an Eingriffen, auch an Vergesellschaftungsmaßnahmen? Stefan hat da gestern bezogen auf die Banken beispielsweise Hinweise gegeben. Und die Krise seit 2007, 2008 ist ein großes Laboratorium, diese Ebene von Wirtschaftsdemokratie, steuernden Einfluss auf Investitionen wiederzubekommen, dieses in einzelne Maßnahmen, Instrumente und so weiter auseinanderzulegen. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene, man kann das denn grob als Makro-, Meso-, Mikroebenen bezeichnen, das wäre die gesamtwirtschaftliche Ebene. Auch hier, welche Eingriffe sind erforderlich, regulativer Art? Auch Eingriffe in Eigentumsverhältnisse, Neuregelung von Lohnverhältnissen und so weiter, um da praktisch also die Anarchie des Marktes ein Stück weit zurückzudrängen und dazu zu kommen, Produktion sehr viel stärker mehr auf den Zuschnitt von gesellschaftlichen Bedürfnissen hin zu regulieren. Was man vielleicht diskutieren könnte, ist, ob im Rahmen von Europäisierungsprozesse die erste Ebene, die europäische Ebene, eigentlich eine Aufwertung erfährt und die dritte Ebene, auf die ich gleich komme, noch die strukturpolitische Ebene eine Aufwertung erfährt und der nationale Rahmen eigentlich eher sonst herausragendes Terrain wirtschaftsdemokratischer Debatten eher zu einer Zwischenebene mutiert denn da drin. Also die dritte Ebene wäre die, die ich als strukturpolitische Ebene fassen würde, wo es darum geht, eine aktive Struktur, Industrie, Dienstleistungspolitik aufzubauen in der Automobilindustrie. Die letzten Schätzungen, die ich kenne, gehen dahingehend, dass es da globale Überkapazitäten von 23% gibt. Im Stahlbereich liegen sie teilweise bei über 30%. Wie kann da eigentlich eine Strukturpolitik aussehen, die nicht sich darin erschöpft, einfach Beschäftigungsabbau zu betreiben und dann zu sagen, wo neue Beschäftigung entsteht, das muss der Markt irgendwie regeln. Also Strukturpolitik ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Er wird ganz signifikant in den Debatten um die europäische Gemeinschaft, wenn man tatsächlich sagen würde, wenn man Europa versuchen wollte, tatsächlich neu aufzubauen und eine tatsächlich transnationale Politik, europäische Politik zu machen, dann müsste man sagen, wie sieht die gesellschaftliche Arbeitsteilung künftig eigentlich in Europa aus? Wo wird was produziert, ohne dass das jetzt nur nach rein wettbewerbskooperatistischen Gesichtspunkten hin verteilt wird. Und das wäre eine weitgehende Aufgabe einer europäischen und dann eben auf der mittleren Ebene angesiedelten Strukturpolitik. Der letzte Punkt ist die unternehmenspolitische Ebene und das ist das, was bei den Gewerkschaften meistens im Vordergrund steht, das ist die Ebene der Mitbestimmung, Ausweitung von Mitbestimmung, also beispielsweise durch die Absenkung der Hürde, ab wann überhaupt paritätische Mitbestimmung greifen kann. Das ist die Ausweitung der Mitbestimmung auf alle wirtschaftlichen Angelegenheiten, also auch da wieder Einflussnahme auf Investitionen. Das ist die Frage, wie man Personengesellschaften oder andere Rechtsformen eigentlich der Mitbestimmung auch unterwerfen kann, also Gesellschaften wie Aldi oder Bertelsmann oder sonst was, die von keinerlei Mitbestimmungsstrukturen eigentlich erfasst werden. Selbst auch nicht mal den minimalsten, die es also heute gibt. Da drin. Das ist ein großes Thema in der gewerkschaftlichen Diskussion. Das geht dann aber auch so weit, die Diskussion beispielsweise Volkswagen-Gesetz, was jetzt beim Europäischen Gerichtshof anhängig war, wie weit ist es möglich und zulässig, wenigstens im VW-Gesetz immer noch rechtlich fixiert, dass der Aufsichtsrat nur mit 2/3 Mehrheit Betriebsverlagerung, den Aufbau neuer Betriebsstätten oder die Schließung von Betriebsstätten festlegen kann, womit die Arbeitnehmerbank jeweils immer ein Vetorecht hätte da drin. Also auch solche Fragen spielen dabei eine Rolle. So, und wenn wir diese 4 Ebenen zusammennehmen, dann kommen wir bei der letzten Ebene meistens immer darauf, dass wir die Debatte denn darüber führen, ja, diese Veränderungen auf der Unternehmensebene kommen sehr schnell an Schranken faktisch des Wettbewerbsregimes. Wie heben wir die Schranken des Wettbewerbsregimes auf? Und dann kommen wir wieder auf die höheren Ebenen, auf die europäische Ebene oder auf die nationale oder auf die strukturpolitische Ebene, die das denn irgendwie begrenzen müssen. Aber dann drehen wir uns irgendwie im Kreis. Es ist denn faktisch ein geschlossenes System, was wir denn da bewegen. Und wie kommen wir aus dieser zirkulären Bewegung heraus? Das wäre eigentlich der Punkt, den ich stark machen möchte, damit wir in dieser Debatte hinsichtlich erstens der Durchsetzungsmöglichkeiten und zweitens der Akteure, der Träger weiterkommen und nicht nur auf den 4 Ebenen uns jeweils bewegen, wo nicht sehr viel Dynamik drin ist. Ich habe dazu 6 Thesen insgesamt. Ich will es versuchen, ganz kurz zu machen. Bei der ersten These schließe ich an eine Begründung von Dieter Sauer an. Der Dieter hat gesagt, es gibt eine Diskussionsstrang innerhalb der Linken, in dem das Verhältnis der progressiven und retardierenden, widersprüchlichen, verletzenden, entfremdeten Strukturen, diese Doppelstruktur, diese dialektische Struktur immer wieder aufgehoben wird dahingehend, dass es eigentlich reduziert wird auf die gegensätzliche Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Und in der Tat ist das eins der großen Themen, die Linke immer wieder beschäftigt und zu Recht auch herausstellt da drin. Wir haben es jetzt ja gerade in der europäischen Krise. Worüber wird diskutiert? Es wird diskutiert über volatile Finanzmärkte, kontaminierte Bankbilanzen, die immense Konzentration von Vermögen und der Gegensatz von privaten Reichtum und öffentlicher Armut da drin. Die Verteilungsfrage. Und jeder würde völlig daneben liegen, diese Themen nicht zu diskutieren. Natürlich sind sie extrem wichtig und sie werden im Laufe des Strukturwandels zunehmend wichtiger. Also die Frage der Sekundärverteilung. Wie korrigiere ich die Formen der Primärverteilung über andere Strukturen der Sekundärverteilung, über Steuern, über Abgaben und so weiter? Wichtige Punkte dahingehend, um überhaupt zu sagen, kriege ich eine Dynamik im Strukturwandel hin, kann ich so den Bereich öffentlicher Dienstleistung ausweiten, kann ich ihn zum strukturbestimmenden Moment der ökonomischen Entwicklung machen. Das wird über Verteilungsfragen selbstverständlich diskutiert. Und daran hängt auch die Frage des systemischen Charakters der Krise. Und daran hängt auch ganz selbstverständlich die Frage der demokratischen Struktur der Regulation. Also Wolfgang Streeck, wenn der Kapitalismus des Konsolidierungsstaates, so nennt er den Staat, der permanent Austeritätspolitik macht, auch die Illusion sozial gerechten Wachstums nicht mehr zu erzeugen vermag, kommt der Moment, an dem sich die Wege von Kapitalismus und Demokratie trennen müssen, die Alternative zu einem Kapitalismus ohne Demokratie oder, wie Frank Deppe sagen würde, eines autoritären Kapitalismus, der sich herausbildet. Das wäre dann eine Demokratie ohne Kapitalismus, zumindest ohne den Kapitalismus, den wir kennen. Und die Antworten der Linken, uns allen darauf, sind natürlich ganz berechtigt verteilungspolitische Weichenstellung. Das ist das, was Streeck für nicht möglich hält. Streeck sagt, ich kann die Festung praktisch der Vermögensbezieher nicht mehr stürmen. Colin Crouch wird das Gleiche sagen. So, und die Linke würde sagen, aber ich kann es. Ich kann den Spitzensteuersatz raufheben, ich kann eine Haftung für die Banken machen, ich kann den Finanzüberbau zurückschneiden auf die Finanzerfordernisse der Realwirtschaft. Das ist der Ansatzpunkt und damit kann ich Strukturpolitik betreiben. Alles richtig. Nur Akteure in diesem Spiel sind letztlich angesprochen in ihrer Rolle als Citoyen, als Staatsbürger. Wenn es um steuerliche Umverteilung geht, dann wird der Staatsbürger in dieser Funktion angesprochen. Und es bleibt dabei. Das ist ein Ansatz, der ja, den Citoyen ins Spiel bringt. Und der Lohnarbeiter als Arbeiter ist in diesem Spiel erstmal nicht mit drin. Als Produzent des Reichtums. Aber wenn wir uns auf der Ebene der Verteilung dann letztlich beziehen, ist es mehrheitlich der Citoyen. Und das ist eine Engführung, da würde ich sauer recht geben. Das ist eine Engführung, dann nur auf die Verteilungsebene zu schauen und sich die Widersprüchlichkeit der Reichtumsproduktion nicht zu vergegenwärtigen und die Bedingungen der Reichtumsproduktion. So, und deshalb meine zweite These. In einem Regime finanzmarktgetriebener Akkumulation sollte neu über Unternehmenssteuerung durch Kollektivfonds nachgedacht werden. Es gibt verschiedene Ansätze dazu. Ein Ansatz hat Michel Arietta gemacht. Er sagt, es gibt... im Prinzip hält er die Finanzialisierung der Unternehmen für nicht mehr reparabel. Das wäre ein ganz kritischer Punkt, den man diskutieren müsste. Strittig mit Arietta. Der zweite Punkt ebenso strittig mit Arietta. Er sagt, es wird eine weitere Entwicklung im Zuge der demografischen Veränderungen geben, die kollektive Pensionsfonds, auch private kollektive Pensionsfonds sehr stark anwachsen lassen. Alles das kann man kritisch diskutieren und sollte man auch da drin. Ich glaube jedoch, dass man vielleicht zwei Ansätze sich mal näher anschauen sollte, wenn es um Steuerung vielleicht über gesellschaftliche kollektive Fonds geht. Der eine Ansatz war in den 70er Jahren elaboriert worden. Das war der Ansatz von Rudolf Meidner und Rehn. Das waren die schwedischen Arbeitnehmerfonds gewesen. Eine Besteuerung der Unternehmensgewinne mit dem Ziel, über kollektive Fonds neue Formen des Eigentums, des kollektiven Eigentums an privaten Unternehmen zu schaffen. Die Einzelheiten des Modells sind heute nicht mehr so im Einzelnen von Interesse, aber was wir vielleicht durchdenken könnten, ist, ob unter der Weiterentwicklung der Finanzmärkte nicht diese kollektiven Fonds, die vielleicht gar nicht an die Unternehmen, an die Gewinne der privaten Unternehmen, sondern sehr viel stärker auch an Finanzmärkte anknüpfen könnte, ob das nicht ein Ansatzpunkt wäre, der auch eine andere Form der Vergesellschaftung von privaten Eigentumsstrukturen darstellt. Ich komme deshalb auch darauf, auf diese alte historische Folie, weil es einen neuen Ansatz gibt. 2009, als die Produktion in der Metall- und Elektroindustrie um 35 in der Spitze 43% einbrach, wurde in der IG Metall ein Vorschlag entwickelt, der sagte, könnten wir es nicht so machen, dass wir über eine Vermögenszwangsabgabe, zeitlich befristet, 10 Jahre, einen kollektiven Fonds aufbauen. Wir nannten das Public Equity, also öffentliches Eigentum. ein Public Equity Fonds aufbauen, mit dem Investitionsfinanzierung betrieben werden kann. Günstiger als Investitionsfinanzierung über Banken, die teilweise in Situationen von Kreditklemme dieses Geschäft gar nicht mehr ausreichend betreiben da drin. Und dieser Fonds, der IG Metall, war an diverse Auflagen gebunden. Und das hat viel mit Wirtschaftsdemokratie zu tun. Das war beispielsweise, dass man die finanzielle und Auftragslage des Unternehmens völlig offenlegen musste. Was man sonst nicht weiß, selbst über den Wirtschaftsausschuss teilweise. Finanzielle Einschüsse ins Unternehmen nur mit Umwandlung gleichzeitig in Eigentumsstrukturen möglich ist. Keine Entlassungen vorgenommen werden sollen, sondern wenn, geht es in die neue Strukturen von Beschäftigungsgesellschaften beispielsweise. Natürlich Einhaltung tariflicher Regelungen, Ausweitung von Mitbestimmungsrechten und so weiter. Ein kollektiver Fonds. Könnten wir uns vorstellen, dass wir sagen, okay, solche Strukturen könnte man schaffen, mit denen man nicht nur Umverteilungsprozesse macht, sondern direkt in die Unternehmenssteuerung mit reingeht. Ist das denkbar oder ist das nicht denkbar? Ich finde, das ist eine Erweiterung gegenüber dem ersten Ansatz. Beim ersten Ansatz war der Citoyen angesprochen. Bei diesem Ansatz wird zwar auch noch nicht der Lohnarbeiter angesprochen, sondern der Stakeholder im Unternehmen wird angesprochen oder der Revenuebezieher, wie man es immer nennen will, denn dabei. Das ist auch noch eine Engführung, aber eine, die weitergeht. Und ich will mal versuchen, die Engführung in einer dritten These noch mal ein bisschen weiter zu dehnen. Dritte These: in wirtschaftsdemokratischen Konzepten herrscht bis in die Gegenwart eine beteiligungspolitische Leerstelle vor. Wirtschaftsdemokratie wurde und wird teilweise bis heute als Transformationsprojekt von oben konzipiert. Wirtschaftsdemokratie, wenn wir sie in den verschiedenen vier Ebenen durchgehen, ist das Verhältnis, wie man sich einbringen kann, weitgehend ein Repräsentativverhältnis, Repräsentationsverhältnis. Wir steigen ein über den Staat oder wir bringen die Gewerkschaften ins Spiel oder wir steigen ein über andere Akteure. So, aber im Prinzip werden die Interessen, die es im Betrieb, im Unternehmen gibt, selbst im Rahmen von Repräsentationsverhältnissen eigentlich wahrgenommen. Und die Beschäftigten selbst kommen immer nur über Repräsentationsstrukturen ins Spiel. Das war das Scheitern der schwedischen Arbeitnehmerfonds. Die Enteignung dieser Idee in der Umsetzung durch die schwedische Sozialdemokratie hat zum Vorlauf gehabt, dass es im Prinzip in den Unternehmen überhaupt gar keine Mobilisierung für diese Idee gab. Es war eine reine Struktur, wie kann man über eine andere Form der Unternehmensbesteuerung eigentlich Eigentumsstrukturen in der Perspektive ändern. Da drin. Wie die Beschäftigten selbst eigentlich da einzupassen sind, welche Aufgabe sie haben, wurde in dem ganzen Prozess eigentlich nicht angegangen. Und das Gleiche, eine ähnliche Vorbehalt kann man auch machen gegenüber dem Public Equity Fonds der IG Metall. Er wurde eigentlich nie zu einer wirklichen Initiative, die in den Betrieben, in den Unternehmen selbst für eine Mobilisierung gesorgt hat. Sondern es war eine sehr intelligente Idee von Re-Regulation und Einflussnahme, aber Einflussnahme im Rahmen bestehender Repräsentativstrukturen. Das muss ja per se nichts Schlechtes sein, wenn man trotzdem einen Ansatz von unten dennoch mit einbringen kann. Befragungsstudien, die Dieter Sauer, ich und andere gemacht haben, sind aber auf ein Problem gestoßen. Wir haben dann 2012 eine Befragung gemacht, wie wird die Krise eigentlich bezogen auf die Politik wahrgenommen, auf den Staat. Wird die Regulation der Krise durch den Staat eigentlich als ein Moment der Neulegitimation von Politik wahrgenommen oder findet das eine Stärkung, wird das gutiert oder nicht und so weiter. Und worauf wir gestoßen sind, es wird überhaupt nichts gutiert. Das berühmte deutsche Beschäftigungswunder eine tiefe, eine systemische Krise eigentlich arbeitsmarktpolitisch abgepuffert zu haben, hat keine politische zusätzliche Legitimierung gebracht. Das Misstrauen gegenüber dem bestehenden politischen Repräsentativsystem, den bestehenden politischen Akteuren, auch ihren Parteien und so weiter, ist vielmehr sehr stark da drin, sodass es schwer ist, diesen Einstieg eigentlich in die weitere wirtschaftsdemokratische Debatte zu machen. Und das ist nicht nur die Studie, die wir jetzt haben in der Krise selbst. Es gibt Studien in den 70er Jahren, wo über Auswirkungen, Humanisierung der Arbeit, wie wird das wahrgenommen, wird das zur politischen Legitimation benutzt oder nicht. Und die Studien der 70er Jahre, frühen 80er Jahre, kamen zu dem Ergebnis, daraus schöpft man eigentlich keine neue politische Legitimation daraus. Das Misstrauen gegenüber dem Einstieg von oben ist relativ groß in den Belegschaften, sodass die Reichweite, wenn man eine Akteursperspektive jetzt mal bezieht, die Reichweite relativ eng ist und es schwierig ist, auf diesem Pfad tatsächlich einen Durchbruch zu kriegen, wenn wir steuerten Einfluss auf Investitionen haben wollen, also das Kapital faktisch im Kern ein Stück weit also attackieren. Deshalb die vierte These, da, die kann ich ganz kurz machen, weil da stimme ich dem zu, was der Dieter gesagt hat. Die Subjektivierung der Arbeit war bislang Ressource von neoliberalen Empowerment-Strategien. Ich würde sagen, das ist ein Punkt in der ganzen Neoliberalismus-Diskussion, der sehr kurz nur immer kam, gegenüber allen Begründungen, weshalb hat der Neoliberalismus eigentlich solche tiefe Verankerung auch erfahren und solche epochenbestimmende. Das hat was mit Empowerment zu tun und dass der Neoliberalismus dieses Bedürfnis, diese Strukturen aufgegriffen hat und wir eigentlich relativ wenig Antworten dem entgegengesetzt haben. Also die Subjektivierung der Arbeit war bislang Ressource von neoliberalen Empowerment-Strategien. In einem neuen wirtschaftsdemokratischen Anlauf geht es darum, so und jetzt zitiere ich das, was Dieter eben gesagt hat, die Entwicklung des Individuums als politischen Sprengsatz zu zünden. Ich lasse das dabei, weil er das ausgeführt hat. Wenn die neuen Einsatzkonzepte für lebendige Arbeit in den Unternehmen den Mitdenkenden und Mitentscheidenden Beschäftigten privilegieren, der in der Lage ist, flexibel, kreativ, selbstständig zu agieren, so erhöht sich damit gleichzeitig das Potenzial, noch nicht die Realisierungsform, aber das Potenzial und der Anspruch auch der Beschäftigten an Selbstvertretung. Das wäre der Ansatz, den wir versuchen wollen, mit Arbeitspolitik von unten stark zu machen. Meine fünfte These: Für Wirtschaftsdemokratie ist Arbeitspolitik eine strategische Schlüsselressource. Sie taucht in den ganzen vier Punkten, vier Ebenen, die wir hier hatten, als solche nicht auf. Und das wäre einer der neuen Gesichtspunkte. Arbeitspolitik als Schlüsselressource wäre ein Ansatz, in den Beschäftigten als Besitzer der wahren Arbeitskraft das Interesse an der Steuerung der Ökonomie selbst zu mobilisieren. Ich komme nochmal auf die Befragungsstudie zurück, die wir gemacht haben. In der Krise gab es erhebliche Befürchtungen, ob es nicht zwischen den verschiedenen Strukturen des Arbeitsmarktes und des Beschäftigungssystems zu einer weitreichenden Spaltung oder Fragmentierung kommt. Spaltung und Fragmentierung beispielsweise zwischen Industrie- und Dienstleistungsbereichen. In der Industrie ein rapider Abbau der Beschäftigung, so aber eine andere Entwicklung, andere Nachfragestrukturen und so weiter in den Dienstleistungen. Und fällt das nicht auseinander? Wird damit nicht eigentlich eine einheitliche gewerkschaftliche Politik, das Auftreten eines kollektiven Akteurs eigentlich zunehmend auseinandergekloppt da drin? Und es gibt ja reale Unterschiede in den Industriebereichen. Massive Arbeitsplatzbedrohung in der akuten Krisensituation. In bestimmten Dienstleistungsbereichen wachsende Nachfrage nach Beschäftigten. Wir haben deshalb befragt Industriearbeiter und wir haben befragt Kita-Beschäftigte und Pflege, Leute in der Pflege, wo es kein Arbeitsmarktproblem gibt, sondern eine erhöhte Nachfrage, nicht zu befriedigende Nachfrage nach Arbeitskräften. Und fällt der Bereich nicht dann völlig auseinander? Entwickelt sich nicht, gibt sich nicht eine ganz andere Entwicklung von Gewerkschaftspolitik in den Industriebereichen und dann meinetwegen in den Dienstleistungsbereichen. Und der Befund, den wir haben, ist, wenn wir von der Arbeitsmarktperspektive weggehen und auf die Arbeitskraftperspektive übergehen, dann haben wir einen weitgehenden Gleichlauf hinsichtlich der Herausforderungen, der Probleme und der Interessensartikulation. In beiden geht es darum, dass der Druck auf die Arbeitsbedingungen da ist, dass permanente Restrukturierungsprozesse stattfinden, dass permanente auch Verschlechterung von Arbeitsbedingungen, Druck auf die Entgeltbedingungen da ist und so weiter. Also, wenn wir die Ebene der Arbeitspolitik stark machen, hätten wir zweierlei. Erstens ein Moment, wo ich übergreifende Interessen definieren kann, über sektorale Schranken hinweg und gleichzeitig eine Ebene, das müsste der Beitrag von Dieter klar gemacht haben, eine Ebene, wo ich direkt in die Regulierung der Leistungsbedingungen, der Arbeitsbedingungen und damit der Arbeitsverzüge reingehe und damit unmittelbar an Interessen anschließe. Deshalb denke ich, Arbeitspolitik wäre ein Bereich, wo wir solidarische Interessenspolitik sektorübergreifend und fragmentierend mindernd mobilisieren können. Und die letzte These ist überschrieben mit die nackten Dekrete oberster Revolutionsbehörden über die Sozialisierung sind allein ein leeres Wort. Der entscheidende Punkt wäre aus unserer Sicht, ist es möglich, im Rahmen einer wirtschaftsdemokratischen Debatte, sage ich mit den vier Ebenen, die wir haben, aber befeuert, angestoßen durch wachsende Bedürfnisse nach Selbstvertretung, nach Autonomie, nach Kompetenz, nach guter Arbeit und mit guter Arbeit auch verknüpften guten Produkten, die man herstellen will, kein instrumentelles Verhältnis zur Arbeit, sondern einen hohen arbeitsinhaltlichen Anspruch, den man zum Durchbruch erheben kann, ist es nicht möglich, wenn man mit solch einem Ansatz der arbeitspolitisch fundierten Demokratisierung von unten kommt. Ist es dann nicht möglich, faktisch auch Bataillone, Akteure in Sprecherpositionen zu bringen, die Musik in diese vier Ebenen der Wirtschaftsdemokratie einbringen können? Rosa Luxemburg hat gesagt, das Wesen der sozialistischen Gesellschaft besteht darin, dass die große arbeitende Masse aufhört, eine regierte Masse zu sein, vielmehr das ganze politische und wirtschaftliche Leben selbst lebt und in bewusster, freier Selbstbestimmung lenkt. Die sozialistische Revolution ist die erste, die im Interesse der großen Mehrheit und durch die große Mehrheit der Arbeitenden allein zum Siege gelangen kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.